0678 111. Im DDR-Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und wenn ihr gerne mit mir reden wollt, heute Nacht, wir haben wie immer montags eine freie Themennacht, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht ist Thomas. Thomas ist 24 Jahre alt. Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Thomas, um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's einfach nur darum, so, what up? Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Dann machen wir weiter mit Katja. Und Katja ist 33 Jahre alt. Kleiner Scherz zum Anfang. Ich hoffe, die Katja scherzt jetzt nicht mit uns. Hallo? Nein, herzlich mit dir, Jürgen. Hallo Katja. Um was Hallo. Geht's bei dir? Ja, mein Thema wäre Beziehungswunsch, Beziehungsunfähigkeit, Fragezeichen. Mhm. Das heißt, da war noch nicht so viel mit Beziehung bei dir? Du sagst es. Echt? 33, mein größter Wunsch ist eine richtig innige Beziehung, Liebesbeziehung. Aber bis dato war ein halbes Jahr das höchste dessen, was so funktioniert hat. Echt ein halbes Jahr? Ja. Warum ist das damals auseinandergegangen, als du mit einem Mann mal ein halbes Jahr zusammen warst? Ich war noch ganz jung, 18, 19, mhm. Und da stimmt es, er war verheiratet und ja, es hat einfach nicht funktioniert aufgrund dessen. Mhm. Ist schon ungewöhnlich, 33 Jahre, dann nur eine Beziehung bisher gehabt, die ein halbes Jahr dauert. Wie sieht es denn überhaupt mit Männern aus? Heißt das, dass du auch wenig Männererfahrung gemacht hast bisher? Nee, überhaupt nicht. Das nicht? Nee, eigentlich recht viele, auch eher so sexueller Basis, also es ist überhaupt gar kein Problem, ne? Aha. Es ist eher so das Thema emotional etwas einzugehen, ansonsten, ja, wie das so ist, wenn du rausgehst, trifft man Leute. Ich habe auch schon über die 190er-Nummern für Frauen ja umsonst Männer kennengelernt. Ach so, das machst du auch? Also sowohl als auch. Also das heißt, du gehst viel raus und du suchst auch Kontakt dann über diese Telefonnummern zu Männern und daraus ergibt sich dann auch öfters was. Öfter One-Night-Stands, ja. Wie viel so über den Daumen hattest du schon in deinem jungen Leben von 33 Jahren? Ich habe mich ja gerade schon richtig geschämt, als ich mit dem Vorkollegen sprach. So, ich weiß nicht, 100 und mehr. 100 und mehr? 100 und mehr. Stolze Leistung. Ach, ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht so drauf stolz, weil das ist eben das Ambivalente. Ich möchte eigentlich gar nicht so als Sexobjekt oder als die attraktive Frau für sexuelle Dinge gesehen werden. Ich suche eher was fürs Herz. Mhm. Beschreib dich mal, wie siehst du aus? Ach, 1,75 groß, dunkles Haar, Rotstich, gewellt bis zur Schulter, grüne Augen, mollig bis dick. Ja, wie viel wiegst du? Ach, so um die 100 Kilo. Um die 100 Kilo, ja. Mollig bis dick. Ja, so kann man so sagen, ne? Ja. Aber so ein Rasse-Vibe irgendwie, ne? Mit den Haaren, wie du es beschrieben hast und wellig. Sagt der ein oder andere. Sagen die Männer. Also du scheinst ja offensichtlich sehr gut anzukommen bei den Männern. Die Frage ist jetzt aber, und da hört dann der Spaß auf, warum gelingt so eine Bindung nicht? Warum ist das so? Warum? Ach Jürgen, wenn ich das wüsste, das ist halt, ich meine, natürlich habe ich auch eine Geschichte mit Missbrauch und Vergewaltigung. Ich habe auch eine Therapie gemacht. Mhm. Soll also nicht das Thema jetzt hier sein. Aber das ist vielleicht doch das Thema. Ja, aber es funktioniert irgendwie wirklich nicht und das macht Leidensdruck, ne? Aber vielleicht ist das wirklich das Thema. Du bist in deiner Kindheit missbraucht worden? Ja. Wie lange? Also der körperliche Missbrauch von meinem Vater, der war ja nicht so lange, 2-3 Mal. Mhm. Ja gut, aber jedes Mal ist eine Katastrophe und jedes Mal ist natürlich zu viel. Aber wie sagte ein Therapeut so wunderbar, mein Leben durchzieht die sexuelle Gewalt, ne? Und es ist halt auch mehrfach halt so zu Übergriffen gekommen von Männern. So in der Phase, wo ich auch vorhin vielleicht schon mal sagte, wo ich wirklich gelebt habe, ne? Ganz viel unterwegs war und... Also es gab 2-3 Mal einen sexuellen Übergriff von deinem Vater zu dir? Mhm. Einen sehr gewalttätigen? Nein. Mhm. Aber das ist eigentlich zum Beischlaf, als solches gekommen. Mhm. Vielleicht noch das Positive dabei. Ja, was ist passiert? Zu was ist es gekommen? Wie sehr hat er dich gezwungen, irgendetwas zu tun? Ach, gar nicht mal gezwungen. Das ist so klassisch, wie das oft auch bei dir in Erinnerung zu hören ist. Ich habe mir da jahrelang die Schuld für gegeben. Mhm. Und ich habe geglaubt, ich würde das Ganze forcieren. Wie alt warst du da? 12. 12. Mhm. Wie sah denn die sexuelle Begegnung zwischen dir und dem Vater aus? Ganz normal. Meine Mutter war gerade verstorben. Ich habe bei ihm geschlafen und es fing mit Streicheln an. Und ja, er hat mich gestreichelt. Ich habe ihn angefasst. Mhm. Hast du ihn befriedigt? Ja. Das schon. Mhm. Das schon. Mhm. Zwei, dreimal passiert. Dann hat er dich in Ruhe gelassen, danach ist es dann nicht nochmal geschehen. Mm-mm. Und du sagtest, es gab noch irgendwelche anderen Übergriffe, als du älter warst? Ja, auch in dem Jahr, ne? Also es war alles so ziemlich zeitgleich. In der Zeit war ich dann halt von zu Hause weggelaufen und habe meine erste große Liebe kennengelernt und war so im Nachtleben integriert, auch so im Rotlichtmilieu ein Stück weit. Und ja, da ist mir dann 3-4 Mal passiert, dass mich Männer dazu gezwungen haben, halt die oral zu befriedigen. Mhm. Leute, du warst eben im Rotlichtmilieu integriert, in dem Alter mit 12, ja. 13? Ja, ja, also dieser Mann, den ich damals kennenlernte, war halt ein Zuhälter. Und somit war ich zwangsläufig da irgendwie integriert, ja. Was heißt integriert? Warst du dann, hat er dich quasi als Kind verkauft? Das ist einmal vorgekommen. Junge, da wollte ich eigentlich gar nicht mit dir sowas sprechen. Nee, aber da kommt man natürlich drauf, ne? Wenn du sagst, ich bin eigentlich eine sehr vitale und wirkst ja auch völlig sympathisch und eine sehr angenehme Frau von 33 Jahren, mir gelingt es nicht, eine Beziehung herzustellen, dann grübelt man ja, wo könnten die Ursachen liegen? Und da hast du das ja gerade selbst gesagt. Vielleicht liegt es auch daran. Ich bin überzeugt davon, wenn du so eine Vergangenheit hast, die du jetzt gerade nur so angekratzt hast hier bei mir, dass es da Verbindungen gibt. Mit hundertprozentiger Sicherheit. Die Mutter ist früh verstorben. Der Vater hat dich missbraucht. Du bist mit 13, mit 12, 13 ins Rotlichtmilieu gekommen als Kind. Das muss man sich mal vorstellen. Wie bist du denn da wieder rausgekommen? Ja, ich habe eine sehr engagierte Oma gehabt, die auch letztendlich Mutterersatz war. Und die hat da wirklich ganz viel in Bewegung gesetzt und ist da nachts überall rumgelaufen und hat es dann geschafft, mich da auch rauszukriegen. Wie lange warst du in dem Milieu? Zum Glück nur so circa ein Jahr. Ja, aber immerhin. Ein Jahr deiner Kindheit ist das. Und danach hast du bei der Oma gelebt? Mhm. Und du warst auch schon bei Therapeuten? Ja, ja, ich habe schon eine Psychotherapie hinter mir. Mhm. Hast du da alles auch so erzählt, was da passiert ist? Ja, doch, habe ich. Hast du ein gutes Gefühl gehabt zu diesen Therapeuten? Das war eine Frau, ja, doch, habe ich schon. Mhm. Dann ging das eher so allgemein darum, halt Vertrauen wieder zu gewinnen und körperliche Nähe zuzulassen. Mhm. Vielleicht ist das ja auch ein Punkt, dass du Angst hast, jemandem Vertrauen zu schenken und dich das deshalb nicht auf eine Beziehung einlassen kannst. Ja, aber das Verrückte ist ja wirklich, dass ich es kann, sexuell mich auf Männer einzulassen und dann irgendwann, wenn es emotional, wenn die Männer Interesse zeigen. Aber Katja, das ist auch keine großartige Leistung. Für einen One-Night-Stand sich mal auf jemanden einzulassen. Das Kompliziertere fängt danach ja erst an, wenn man wirklich nah mit einem Menschen zusammenkommt und die Seele öffnen muss. Ich sage es mal ganz salopp, die Hose kann man gleich aufmachen, aber die Seele nicht. Hast du schon gesagt, Jürgen. Ja. Hast du denn mit deiner Therapeutin darüber auch gesprochen, dass du so Beziehungsängste hast und beziehungsunfähig bist? Natürlich war das Thema und das kriegst du ja bei meiner Lebensgeschichte auch ein Stück weit mit. Mhm. Ne? Wie alt warst du da eigentlich, als du in der Therapie warst? Das ist noch gar nicht so lange her. Ich bin jetzt 2 Jahre ohne Therapie. Ich bin also Anfang 20 angefangen. Aber nun ja, Fakt ist ganz einfach, dass der gesetzliche Anspruch erst in 2 Jahren wieder, könnte ich wieder was Neues machen, also wenn ich jetzt was Stationäres mache noch. Und von daher ist auch gar keine Aussicht, das noch jetzt neu ambulant zu arbeiten. Das ist ja bedauerlich, weil ich jetzt wirklich so aus dem Stegreif sagen würde, du musst noch mal sowas machen. Und du musst es noch intensiver machen. Vielleicht auch eine andere Therapieform suchen oder was weiß ich, aber ich glaube, dass das die einzige Schiene ist, wo du dich selbst knacken kannst. Ich könnte wirklich schwören, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen all dem, was in der Vergangenheit passiert ist und deiner jetzigen Lebenssituation. Das heißt, 2 Jahre warten, Jürgen. Naja. Aber ist ja ganz nett. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass du selbst es auch immer wieder versuchst, an Menschen, an Männer heranzugehen, es aber alleine nicht schaffst bisher. Ja, genau, das ist es. So. Und wenn man das so viele Jahre versucht hat, du bist 33 Jahre alt, und es funktioniert nicht, dann muss man sich professionelle Hilfe nochmal suchen. Ja, 2,5 Jahre warten. Ja, dann mache ich das. Würde ich dir gerne aber auch noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Ach, das brauche ich glaube ich nicht, Junge. Das ist schon ganz okay. Ist es okay? Nichts Akutes. Na gut. Ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dito. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Katrin. Ich hoffe auch kein Scherzbold. Guten Morgen. Nein, guten Morgen. Katrin. Hallo, Jürgen. Die Leute kommen sich, glaube ich, immer sehr witzig vor, ne? Wenn die so reinbrüllen. Ich habe das eben gar nicht mitbekommen, weil ich hier was anderes ja gemacht habe. Naja, es ist auch nicht der Rede wert. Na gut. Katrin, 30 Jahre alt, du hast angerufen, um was geht's? Es geht darum, dass ich unglücklich verliebt bin in eine Internetaffäre. Nicht virtuell, wir haben uns getroffen und waren 5 Monate zusammen. Ach so, dann ist es aber schon sehr real. Ja. Ja. Ihr wart 5 Monate zusammen, das heißt, ihr seid jetzt nicht mehr zusammen? Nein, seit einer Woche. Warum? Weil er sich von mir getrennt hat, weil er sagt, er braucht Ruhe, um mit seiner Ex endgültig abzuschließen. Das ist eine sehr lange Geschichte, glaube ich. Mhm. Wohnt er in der Nähe? 70 Kilometer. Ja. Also da gibt es eine Ex, die ja er eigentlich verlassen hatte. Aber es brodelt immer noch, wie man das oft hat, wenn man verbunden war mit jemandem. Genau. Sie ist noch viel weiter weg, 400 Kilometer. Und sie wird immer, sie sind seit einem Dreivierteljahr getrennt und sie wird, es war auch immer nur eine Fernbeziehung. Mhm. Und sie wird immer aktiv, sobald bei ihnen sich was Neues tut. Mhm. Mhm. So, jetzt seid ihr eine Woche getrennt und du bist wahrscheinlich sturzunglücklich. Richtig. Ja. Wie schätzt du denn die Situation im Moment ein? Glaubst du, dass es eine Trennung jetzt für immer ist oder hast du Hoffnung, dass sich daraus noch wieder was ergeben könnte? Ich habe Hoffnung ohne Ende, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Mhm. Das ist mein größtes Problem. Ich weiß im Moment, weiß nicht, du kennst das wahrscheinlich wie 1000 andere auch, es vernebelt ein wenig die Sinne und den Verstand. Man denkt wahrscheinlich nur an das eine, ne? Genau. Und man ist kaum fähig zur Arbeit oder für Alltag. Ja, das ist mein zweites Problem. Ich schreibe gerade Diplomarbeit, oh, und Abgabetermin und... Oh, das ist schlimm. Das ist schlimm. Gerade bei so einer stillen Arbeit, wenn man zu Hause im Kämmerlein sitzt und dann... Genau. Die Seele am Kochen ist. Ne? Genau. 5 Monate zusammen und wie lange habt ihr vorher so via Cyberwelt miteinander kommuniziert? Nicht lange. Ich hatte ganz klar eine Anzeige, dass ich eine Affäre suche, keinen One-Night-Stand, aber eben auch keine Beziehung, sondern halt Sex. Mhm. Und habe ihn darüber kennengelernt und... Ach, du hast gesagt, ich suche keine Beziehung, sondern Sex. Ja. Aha. Das habe ich auch vorher schon ein Viertel, ein halbes Jahr praktiziert, das hat auch sehr gut geklappt. Aber dann hast du ihn gesehen und plötzlich wurde aus der Sexgeschichte ja, eine... Ja, das dauerte. Er hat, am Anfang war er sehr intensiv, so nach relativ kurzer Zeit und sprach von Verliebtsein und von diesen Dingen und hat mir wenig Luft gelassen und ich wusste da so gar nicht mit umzugehen, weil ich mochte ihn sehr gern, aber so verliebt, ich habe es einfach sehr genossen. Der Sex war auch wirklich, oder ja, war einfach toll. Aber dann hat es gefunkt. Ja, und dann so nach 1-2 Monaten hat es gefunkt und da wusste ich auch noch gar nicht, was da alles im Hintergrund ist, muss ich sagen. Aber da war er eigentlich aber auch schon getrennt, ne, von der Frau. Ja. Aber eben noch nicht richtig. Nein, vor mir gab es auch schon eine andere Freundin, was aber auch nicht geklappt hat. Und mittlerweile weiß ich, wenn das stimmt, ich vermute aber schon, also ich glaube, halte ihn für sehr ehrlich und ich glaube, da bin ich auch nicht naiv. Das ist schon bei 2 Frauen an dieser anderen Frau gescheitert. Mhm. Die wird halt immer, die hat eine Fernbeziehung, er hat sich immer getrennt, weil sie nie die Verbindlichkeit eingehen wollte, die er wollte. Wie lange waren die denn zusammen früher? Das Ganze ging immer mit Trennung über 3 Jahre. Mhm. Die Trennung jetzt zwischen euch beiden, die ist von ihm ausgelöst worden. Ja. Er hat gesagt, weil er erstmal Ordnung in sein Leben kriegen will. Oder er will Ordnung in sein Leben kriegen und er möchte sich endgültig von dieser Frau lösen. Mhm. Hat er... Das war natürlich jetzt so die letzten 2 Monate auch immer ein Thema, was immer mal wieder hochkam. Ja. Weil sie halt gemerkt hat, da ist was. Mhm. Er könnte irgendwie abtrünnig werden und also so mit gar keinem Kontakt mehr. Mhm. Und sie hat dann, wie damals dann auch, wie man mir sagte, eben, ja, wie soll ich das ausdrücken, gebaggert ohne Ende mit Telefonaten, SMS und sagt dann, sie will ihn zurückhaben, obwohl sie auch einen anderen hat. Wer hat denn damals bei denen eigentlich Schluss gemacht, bei den beiden? Er. Weil er sie nicht mehr liebte, oder? Nein, war, denke ich, so wie ich das einschätze, sein Verstand, weil er sagt, sie gibt ihm sowieso nicht das, was er wollte halt mit ihr wirklich eine Beziehung führen und es lief aber immer nur einmal im Monat sehen, ein Wochenende und sie hat halt auch immer noch diesen anderen und er wollte für sie zu ihr gehen, also sich beruflich verändern, das wollte sie nicht Und sie hat dann immer, wenn sie drohte, ihn zu verlieren, hat sie immer gesagt, sie käme jetzt zu ihm. Das hat sie aber nie in die Tat umgesetzt. So, jetzt hat er sich getrennt von dir. Genau. Hat er das verbunden mit einer Beschreibung seiner Gefühle zu dir, was er für dich empfindet oder noch empfindet? Ja, er sagt, er hat mich lieb ohne Ende. Das ist natürlich dann noch bitterer, ne? Wenn sich jemand von einem trennt. Er sagt auch, er hat noch nie für eine Frau so viel empfunden wie für mich, außer für diese. Aber nun kann man ja das doppelt, ist das ja doppelt zu verstehen. Es kann ja sein, dass er wirklich sagt, wir trennen uns jetzt erstmal, damit ich reinen Tisch in meinem Leben mache. Oder er sagt, ich trenne mich jetzt endgültig von dir. Wie hast du es denn verstanden? Er hat gesagt, er möchte alleine sein oder kann nicht mit ihr abschließen und für mich offen sein. Mhm. Und er möchte mit ihr abschließen. Und deswegen trennt er sich von mir und hat den Boden unter den Füßen weggezogen und dann stellt man halt auch so unkluge Fragen wie, ja, aber wie endgültig und weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, nein, davon war nicht die Rede, wörtlich, aber wenn du das so sehen willst, dann sieh das so, wenn es für dich leichter ist, du musst ja auch deine Diplomarbeit schreiben. Also sehr schwammig das Ganze. Ja. Sehr schwammig. Mhm. Und ich hatte ihn darum gebeten, auch wenn es kindisch ist, dass er mir kundtut, wenn er sich von ihr wirklich versucht zu lösen, wenn er das wirklich ernst meint. Und das hat er 3 Tage später auch getan, dass er das gemacht hätte. Dass er sich von ihr gelöst hat? Ja. Da fragt sich natürlich jetzt der kluge Zuhörer, warum ist er nicht wieder bei dir? Genau. Ne, wenn er sich wirklich nicht von nur ihr der löst. Kluge Zuhörer. sondern auch du. Die kluge Katrin. Die kluge Katrin. Wann bist du, wie lange musst du noch an deiner Diplomarbeit arbeiten? 7 Wochen. 7 Wochen noch, so lange. Ich hatte jetzt gehofft, 2-3 Wochen nur noch. Nee. 2 Wochen, 1 Woche. Was machen wir denn da? Nee, es ist jetzt wirklich die Frage, wie du dich verhalten sollst. Eben. Ich habe halt keine Ahnung. Das Einzige, wo ich mir felsenfest sicher bin, ist, dass er mich nie angelogen hat, weil er mir auch so wehgetan hat mit vielen Dingen. Das hätte er echt einfacher haben können. Also erstmal wäre natürlich das Klügste und ist immer das Klügste, erstmal nichts zu machen, wenn man das aushält. Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig. Wenn du jetzt die Kraft hättest zu sagen, okay, ich beiße es auf die Zähne und schweige mal 2 bis 3 Wochen. Wenn du das aushalten würdest, wäre es nicht. Aber ich glaube nicht, dass dir das so wirklich gelingt. Mein Kater macht. Und dann könntest du, finde ich, schon nochmal die Initiative ergreifen. Also sagen wir es mal so, halte es so lange aus wie irgend möglich. Mhm. Ich glaube, jeder Tag ist gut, wo du dich ein bisschen zurückziehst und dich auch interessant machst dadurch im Übrigen bei ihm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so eine strategische Überlegung. Weil er weiß ja, dass du gerne willst. Er weiß ja, dass er nur mit dem Finger schnippen muss und du bist wieder da. Ne? Das ist ihm ja völlig klar. Deswegen mach ihn vielleicht auch mal ein bisschen unruhig, indem du einfach jetzt den Mund hältst. Keine SMS, keinen Anruf, keinen Brief, keine E-Mail, nichts. Oh je, der Kater. Oh je, mein Kater, ja. Und je länger du es aushältst, desto besser. Und dann ruf ihn nochmal an, dann melde dich bei ihm. Darf ich noch was kurz erzählen? Bitte. Was mit diesen Menschen, die ich ihn von Anfang an kennengelernt habe, auch als ich noch diese Gefühle nicht hatte, der ist, was so sein Leben und Gefühle angeht, glaube ich, wahnsinnig verkorkst. Er sagt Dinge wie, ich habe auch gesagt, er müsste eigentlich mal einen Psychologen aufsuchen. Er hat so in meinem Beisein 3-mal gehabt insgesamt, so, ich weiß nicht gar nicht, wie ich das nennen soll, Zusammenbrüche, wo er dann sagt, er weiß gar nicht, ob er für irgendwelche Menschen irgendwas empfindet und er weiß gar nicht, er hätte keine Bedürfnisse und er lebt nur für andere. Das sind so wie Löcher, wo er reinfällt. Das dauert ein paar Stunden, dann schläft er und dann ist es wie weggeblasen. Und er sagt eben auch, und das ist, ich weiß nicht mal, ob ich sowas haben will, verstehe mich nicht falsch, aber also vom Verstand her, wenn ich mein Gefühl versuche auszuschalten, aber er sagt halt auch so Sachen wie, ich habe ihn auch gefragt, ich sage, angenommen, du merkst in 1, 2, 3 Monaten, hey, ich habe immer noch Empfindungen für die Katrin, würdest du dich dann melden? Dann sagt er, nee, würde ich nicht. Und er sagt auch, wenn ich zu einem Menschen nicht regelmäßig Kontakt habe, dann, oder egal in welcher Form und Intensität diese Regelmäßigkeit ist, dann sehe ich das irgendwann als gegeben an und kümmere mich. Klingt sehr kompliziert und sehr verschachtelt, dieser Mann. Also ich wiederhole nochmal, halt es aus, halt es möglichst lange aus und dann mach ruhig den ganzen Topf nochmal auf und forciere nochmal ein richtiges Gespräch oder forciere nochmal einen Neuanfang. Du wirst dann sehen, auch wie er darauf reagiert, was das für ein Typ ist. Vielleicht lernst du ihn dann noch anders kennen, noch neuer kennen. Weil es ist doch bescheuert, wenn er sich nur wirklich von der anderen getrennt hat. Wirklich getrennt hat und er dich wirklich so gerne hat. Dann ist es ja überhaupt nicht nachvollziehbar, warum er nicht wieder einen Neuanfang mit dir versucht. Ja. Ne? Also, Katrin, halt's aus. Ich glaube, alles andere wäre unklug und du wirst auch gar nichts damit bewirken und bezwecken. Hm. So, ran an die Arbeit. Ist es abstrus noch zu hoffen? Bitte? Ist es abstrus noch zu hoffen? Nee, ich glaube, da kann man noch hoffen. Wobei der Mann schwer einzuschätzen ist, aber ich glaube, dass man da noch hoffen kann, ja. Mhm. Also morgen schön fleißig in die Arbeit setzen, die Gedanken verbannen, soweit das möglich ist, und nicht anrufen. Ja. Okay, alles Gute. Ich danke dir, Jürgen. Tschüss. Gute Nacht noch und Kompliment an deine Sendung. Dankeschön, tschüss. David, 15 Jahre alt, guten Morgen. Hallo. Hallo, David. Hallo, Jürgen. Na? Nicht müde? Noch nicht müde? Nee, ich bin extra aufgeblieben. Echt? Musst du morgen in die Schule? Nee. Wir haben einen freien Tag. Ach so. Meine Mutter hat mir einen freien Tag gegeben, so, weil es mir nicht so gut geht. Ja. Bist du krank? Oh, körperlich krank? Nee, im Moment habe ich eine Erkältung und Kopfschmerzen. Ach so. Um was geht's denn, David? Warum hast du angerufen? Also ich hab ziemlich viel Stress im Moment in der Schule und mit meinen Eltern. Und ich habe auch im Moment meine ganzen Freunde, die stehen mir alle gar nicht bei mir und so. Mhm. Was ist denn los? Stress in der Schule, Stress mit den Eltern? Ja, ich habe jetzt das Zeugnis bald. Mhm. Jetzt in einer Woche und ich bleib sitzen und mein Vater, der dreht förmlich durch, dass ich sitzen bleibe. Mhm. Also ich habe... Auf was für eine Schule, gehst du? Ich gehe auf Realschule. Mhm. Und mein Vater, der hat gesagt, wenn ich die Schule, also wenn ich das jetzt, wenn ich schaffe es ja jetzt nicht, mhm, und dann hat er gesagt, dass ich auf Hauptschule soll und ich will das nicht. Mhm. Weil ich habe gesagt, wenn ich auf Hauptschule komme, dann schaffe ich im Leben nur genauso wenig wie du und das will ich nicht. Mhm. Und da hat er sich angegriffen gefühlt und hat mir Backpfeifen gegeben. Mhm. Und was macht denn dein Vater für Beruf? Mein Vater ist arbeitslos. Aha, aber da hat er sich mal was gearbeitet früher. Mein Vater, der war früher Tischler. Ja. Und der hatte auch eine eigene Tischlerei und so. Ja, ist doch schon mal was Ordentliches, ne? Ja, und dann ist die Tischlerei abgebrannt. Mhm. Weil irgendwer hat ein Feuer gelegt, ich weiß nicht, die Polizei hat ihn nie gekriegt. Mhm. Und dann ist mein Vater auch, dann ist sein Vater gestorben. Mhm. Und dann ist er halt seelisch zurückgegangen und er hat abgebaut immer mehr. Mhm. Und dann, naja, dann ist er irgendwie verrückt geworden, also nicht so verrückt, also er ist aggressiv geworden und so. Ach so, Also ist, wenn ich das richtig verstehe, ist das Hauptproblem, dass du sitzen bleibst und dadurch ist die Stimmung so kaputt um dich herum. Ja, also mein Vater, der ist auch, der trinkt seitdem sehr viel. Ach so. Und der ist auch aggressiv halt seitdem geworden und ja, er ist meiner Mutter gegenüber aggressiv und mir. Was sagte deine Mutter zu der ganzen Situation, dass du sitzen bleibst? Meine Mutter, sie hat zu mir gesagt, dass sie die Überlegung von meinem Vater überhaupt gar nicht unterstützt, aber sie kann auch nicht viel machen, weil mein Vater hat zu Hause die Hosen an und der, wenn der was sagt, dann ist das Gesetz, könnte man das sagen. Aber immerhin hält die Mama zu dir, auch wenn er das meiste Sagen hat, aber immerhin, ne? Es hätte ja noch schlimmer kommen können, wenn sie... Ja, aber sie hält auf, sie ist mir auch schon in den Rücken gefallen. Mhm. Bist du denn das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester und die wird wie eine Prinzessin behandelt. Wie alt ist die? Die ist 6. Aha. Also fühlst du dich schon benachteiligt? Ja. Ja. Sehr. Ja. Warst du denn früher in der Schule besser? Ja, ich bin seitdem mein Vater, der übt halt einen unwahrscheinlichen Druck auf mich aus, seitdem sein Leben halt irgendwie... Ziemlich kaputt ist, übt auf dich Druck aus. Ja. Und dadurch reagierst du auch so. Ich habe mir auch schon mal die Pulsadern aufgeschnitten und so. Ehrlich? Ja. So schlimm? Ja, es war... Den einen Tag, da habe ich es kaum ausgehalten. Da ist er andauernd in mein Zimmer reingekommen und hat mich angeschrien. Du sagst so, er übt Druck auf dich aus. Was sagt er denn dann? Sagt er ständig, du musst gut in der Schule werden oder was? Nein, er sagt, dass ich ungewollt bin, dass ich nicht gewünscht war, dass er mich hasst. Das sagt dein Papa zu dir? Ja, das trifft mich sehr. Ja, das kann ich verstehen, das ist auch schlimm. Und das war früher nicht so, als er noch seine Arbeit hatte. Nein, das alles seitdem gekommen. Mhm. Hat deine Mutter das mitbekommen, dass er sowas zu dir sagt? Ja, meine Mutter, die steht dann halt dahinter und sie guckt mich dann immer so an und zuckt mit den Schultern. Mhm. Das, weil wenn sie hat einmal was gesagt und dann hat er ihr welche gelangt. Ah ja. Und dann... Also ich kann auch verstehen, wenn man sowas hört, dass man da so traurig ist und auch irgendwie auch keinen Bock hat auf Schule, ne? Und zu lernen. Und dass man ja. sich hängen lässt und auch eigentlich verzweifelt ist und die Gedanken woanders hat als bei der Schule. Ja, und war einmal, meine Freunde waren hier bei mir zu Hause und dann war mein Vater total alkoholisiert und wir saßen in einem Computer und dann hat er den ganzen Strom ausgemacht und so und ich hatte eigentlich abgesprochen, dass die Freunde hier bei mir pennen und dann hat er die alle nach Hause geschickt und rausgesagt, ihr zieht gar nicht, ihr habt doch kein Zuhause, geht doch weg. Ist das der Grund, weswegen deine Freunde, du sagst es gerade am Anfang, dass die auch alle so ein bisschen seltsam drauf sind? Ja, die schrecken auch halt zurück. Also, wir sehen uns nur in der Schule und so und ich bin halt auch ziemlich fast den ganzen Tag zu Hause am Computer und so. Also, ist nicht viel mit Freizeit mit anderen Jungs verbringen oder mit anderen jungen Leuten? Nee. Und die Tatsache, dass du jetzt sitzen bleibst, gehen die Freunde deshalb auch so auf Distanz zu dir oder halten die... Nee, die Freunde halt, das ist halt so, die sagen, ja, bist ja eh nicht mehr in unserer Klasse und such dir neue Freunde. Mhm. Wie ist denn die Situation in der Schule? Also du darfst auf der Schule bleiben, ne? Oder hat, ja. Also die Lehrer... Aber mein Vater will, dass ich von der Schule gehe. Ja. Hast du denn schon mal mit dem Direktor, mit deinem Klassenlehrer gesprochen, wie es so weitergehen soll? Die Lehrer, die hassen mich alle. Ach, warum sollen die dich hassen? Ich hatte auch schon Klassenkonferenzen und so. Warum hassen die dich? Du bist doch so ein netter Kerl. Ja, die Lehrer sagen halt nicht, dass ich so bin. War das auch schon immer so? Oder ist das jetzt erst seitdem du so irgendwie schlecht in der Schule bist? Ja, es ist halt, also früher, als ich ganz klein war, da war das auch so. Und dann war es halt die Zeit lang von der dritten bis zur siebten Klasse war gar nichts. Und dann halt das passiert mit meinem Vater. Und dann seitdem bin ich halt auch ziemlich unbeliebt bei den Lehrern und so. Ich auffalle, weil ich im Unterricht schlafe und so. Aber du möchtest auf jeden Fall auf der Realschule bleiben. Ja. Das ist dein Wunsch. Das ist mein Ziel. Das ist dein Ziel und dein Wunsch. Ja. Ja. Also, David, dass dein Vater, ich sag das nochmal, dass dein Vater sowas zu dir sagt, finde ich auch ganz schlimm. Und da wäre ich an der Stelle auch in deiner Lage sehr traurig gewesen. Ja, mein Vater ist halt, ich hasse meinen Vater. Ja. Und finde überhaupt keine Gefühle, wenn ich an meinen Vater denke, denke ich nichts. Ja. Und dann finde ich aber auch wiederum toll, dass du sagst, ich will aber auf der Realschule bleiben, ich will ja auch noch was lernen. Und ja, aber was soll ich tun? Meine Eltern sind die Erziehungsberechtigten und der will mich runternehmen von der Schule. Ja, pass auf. Deswegen war jetzt gerade meine Idee oder meine Frage erstmal an dich. Gibt es denn einen einzigen Lehrer in deiner Schule, den du einigermaßen nett findest und der dich auch nett findet? Ja. Gibt es? Ja. So. Dann würde ich dir raten, das ist natürlich eine schwierige Situation, deine Eltern sind erziehungsberechtigt, die können das machen, klar. Aber die hören natürlich auch auf den Rat von Lehrern. Mhm. Ich würde an deiner Stelle ganz schnell ein Gespräch suchen mit diesem Lehrer und dem die ganze Situation mal schildern, genauso wie du es mir jetzt geschildert hast. Weißt du, ich finde wichtig, dass die in der Schule kapieren, was bei dir zu Hause los ist und dass du nicht aus Dummheit oder Faulheit jetzt sitzen bleibst, sondern eigentlich, weil du so traurig bist und weil alles so schief läuft zu Hause. Ja. Das sollen die in der Schule mal kapieren. Mhm. Und dann habe ich die Hoffnung, dass die von der Schule sich auf deine Seite schlagen und mit deinen Eltern reden und sagen, hier, wir wollen, dass der Junge nochmal eine Chance kriegt und mein Gott, so viele Leute sind sitzen geblieben. Ganz große Leute, die heute berühmte Persönlichkeiten sind. Das ist ja nicht schlimm, man kann ja mal sitzen bleiben, ist ja kein Drama, finde ich. Ja, aber ich weiß nicht, die Lehrer, die stehen halt auch nicht auf meiner Seite. Und nee, aber deswegen sage ich ja, man muss dann immer versuchen, wo kann ich jetzt irgendwas erreichen? Und deswegen ist ja mein Ratschlag an dich. Such den Kontakt zu diesem einen Lehrer, den du gut findest und der dich mag. Und erzähl dem alles. In der Hoffnung, dass der sich auf deine Seite schlägt und für dich etwas tut. Guck mal, stell dir mal vor, ich wäre Lehrer von dir. So, und wenn du mir das alles erzählen würdest, dann würde ich zu dem Direktor gehen und würde sagen, pass auf, Kollege, so und so ist das mit dem David. Ich finde, wir sollten dem David nochmal eine neue Chance geben und ich finde, wir sollten mit den Eltern mal reden. Ja, aber es entscheidet ja halt die Mehrheit der Lehrer. Und ja, halt, aber du musst ja irgendwas in die Gänge setzen jetzt. Ne? Nur sitzen und traurig sein bringt dich nicht weiter. Du hast ja schon mal was getan. Du hast hier angerufen und hast das alles erzählt, was ja auch nicht einfach ist. Ja, ich hab gar keinen Ansprechpartner und ich. Ja, habe ich mir gedacht. Aber ist ja auch okay, dass du dann hier anrufst. So, und jetzt beraten wir beide ja gemeinsam, was man tun kann. Und deine Lage ist nicht einfach, das sehe ich schon. Die ist wirklich sehr verzwickt. Mhm. Deswegen musst du jetzt Freunde suchen. und Leute, die sich für dich einsetzen. Und deshalb meine Idee mit dem Lehrer. Vielleicht klappt das nicht, aber man hat das dann zumindest versucht. Ja, aber was soll ich, wenn es nicht klappt, und davon gehe ich aus. Da reden wir jetzt noch nicht drüber, David. Wir reden jetzt erstmal drüber, was du tun kannst. Nämlich so schnell wie möglich mit dem Lehrer reden. Und da musst du dem aber wirklich auch ganz offen alles erzählen, so wie du es mir erzählt hast. Und dich nicht schämen, sondern alles erzählen. Könntest du das? Weißt du, das schaffst du? Ich weiß nicht. Ach, musst du schaffen. Das musst du, du musst immer denken, das tue ich für mich. Ich will ja auf der Realschule bleiben und ich will auch mal einen guten Schulabschluss haben irgendwann. Ja, schon. Irgendwann ärgerst du dich und sagst, wäre ich mal damals, hätte ich das mal gemacht. Mhm. Was ist denn dein Traum? Was möchtest du denn gerne mal werden? Ich weiß nicht. Ich habe noch gar keine Vorstellung. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Naja, so eine Richtung wird es doch bestimmt geben, ne? Was dich interessiert, oder? Ja, mich. Schon seit ich klein bin, so Lokomotivführer. Ja. Ja, genau. Die Bahn braucht immer gute, ausgebildete Leute. Das sind hochqualifizierte Jobs, wenn du jetzt die ICE fahren solltest oder so. Mhm. Aber das ist ja noch lange hin. Ja, wenn ich sitzen bleibe, bin ich jetzt noch 9. Klasse und dann ist ja schon 10. und dann war es das schon. Mhm. Also, wir machen mal Folgendes. Du versprichst mir, dass du mit dem Lehrer redest. Ja. Und können wir denn auch nochmal miteinander telefonieren? Ja. Ja, dann legst du jetzt mal auf. Dann ruft mein Redakteur, der Wolfram, dich gleich nochmal an und dann vereinbart ihr beide, wie wir nochmal miteinander reden können. Ich will ja nicht einfach nachts bei euch anrufen, na, hier kriegen deine Eltern das noch mit. Nee, ich hab das Telefon, das kann ich auf leise stellen. Achso, na gut, dann könnt ihr da was ja zusammen besprechen, wie ihr das macht. Ja, das ist eigentlich immer besser, wenn abends so. Genau. Also du gehst zu dem Lehrer und redest mit dem. Ja. Du legst auf und wir rufen dich gleich nochmal an und besprechen das, wann wir nochmal miteinander reden. Ja. Dann bleiben wir einfach in Kontakt. Okay. Machen wir es so, David? Ja. Toi, toi, toi. Okay. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr und 10 Sekunden. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 15 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen, mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Wir haben eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema Selbsttötung. Darüber möchte ich mich gerne mit euch unterhalten. Hattet ihr schon mal Überlegungen? Habt ihr schon Versuche gemacht, euch selbst zu töten? Habt ihr einen nahen Menschen vielleicht verloren, einen Freund, einen Verwandten, einen Partner, der sich selbst das Leben genommen hat? Oder seid ihr in so eine Sache hineinverstrickt worden, ohne dass ihr es wolltet, beispielsweise als Bahnfahrer, dass sich jemand euch vor den Zug geworfen hat? Also das Thema morgen heißt Selbsttötung, heute freie Themennacht. Als nächstes bin ich verbunden mit Tommy und Tommy ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Tommy. Folgendes erstmal. Großes Kompliment an deine Sendung. Dankeschön. Mein Thema ist nicht so erfreulich. Mhm. Ich bin missbraucht worden. Mhm. In welchem Alter? Es hat angefangen mit 4 Jahren und es hat aufgehört mit 10. Weil mein Opa gestorben ist. Mhm. Also der Opa war es? Ja, mein Opa. Und ich komme damit irgendwie die Vergangenheit immer noch nicht klar. Die holt mich immer wieder ein. Das ist ja nur eine sehr lange Zeit. Das ist, ja. 6 Jahre deine Kindheit, von 4 bis 10. Ja, und raus kam ich damit zum ersten Mal, da war ich 22. So lange habe ich jetzt für mich behalten. Damals hat es niemand mitbekommen? Ich habe es so versucht, so zu verschweigen, sag ich mal, das ging einfach nicht, dass ich mit der Sprache rauskam, weil ich mich einfach geschämt habe. Mhm. Mhm. Und ich sag mal, ich spreche, glaube ich, jetzt für alle, die alle missbraucht worden sind. Und es gibt immer eine dunkle Ziffer. Mhm. Sag ich mal, ich weiß, wie die sich fühlen, weil ich fühle mich genauso scheiße, mhm, immer noch. Wie oft ist das damals passiert? Oh, wie oft ist das passiert? Da kam immer drauf an. Es gab manchmal, war meistens dann, wenn Wochenenden. Mhm. Mhm. Wohnte der Opa bei euch im Haus oder warst du dann zu Besuch bei dem Opa? Ich war zu Besuch. Ja. Weil dann habe ich mal da geschlafen oder, wie sagt man, ja, oder einfach mal so besucht, mhm, sag ich mal, mit den Eltern und dann hieß es dann vielleicht, ob ich dann über Nacht da bleiben möchte, wenn er gerade ein Wochenende war. Zu was hat der Opa dich gezwungen? Mein Opa hat mich gezwungen zu Oralverkehr. Es kam Gott sei Dank nicht bis zum Analverkehr. Mhm. Ich musste mich begrapschen lassen. Wie das, ich sag mal, ja, ich komme schlecht mit der Sprache raus, wie du schon gerade merkst. Ja, aber das ist ja auch verständlich, wenn man ja so etwas mitgemacht hat. Und ja, das ist wahrscheinlich ja heute noch peinlich. Das ist mir sehr peinlich. Mhm. Aber es muss dir nicht peinlich sein, sondern es muss deinem Opa peinlich sein. Ja, ich sag mal, ich hasse ihn auch dafür. Mhm. Weil, also es ist nicht zum Analverkehr gekommen, er hat dich zum Oralverkehr gezwungen? Er hat mich zum Oralverkehr gezwungen. Und hat er den Oralverkehr auch an dir ausgeübt? Hat er auch gemacht. Ja, und hat sich dann über Jahre gezogen, sind leider 6 Jahre geworden. Mhm. Ich kam damit immer weniger klar. Mhm. Wie kam es denn dann, dass als du dann 10 Jahre alt wurdest oder warst, dass es dann zu Ende war? Ich stand am Grab und habe geheult, aber ich habe geheult nicht, weil er gestorben ist, sondern weil ich ihn endlich los war, weil ich mir gedacht habe, der kann mir nichts mehr tun. Also er ist verstorben. Ja. Und das Martyrium wäre wahrscheinlich noch länger gegangen, wenn er nicht verstorben wäre. Ja, richtig. Ja. Aber ich sag mal, ich bin ja jetzt auch älter geworden, nur heute weiß ich wirklich nicht, wie lange ich das noch hätte über mich ergehen. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du im Alter, du bist jetzt 27 Jahre alt, dass du im Alter von 22 Jahre das zum ersten Mal ausgesprochen hast. Ja, sicher. Hast du es deiner Familie erzählt? Ja, die habe ich erzählt. Wie haben die darauf reagiert? Tja, mein Vater, der hat mich erstmal sowieso entsetzt angeguckt, meine Mutter auch, und haben gefragt, warum hast du denn nie was gesagt? Mhm. Ja, dann habe ich gesagt, weil der Opa gesagt hat, wenn ich was sage, passiert mir was. Mhm. Und ich sag mal, ist eben so, ist dumm gelaufen heutzutage, sag ich mir das so. Auf jeden Fall weiß ich, weil mein Vater mir nachhinein gesagt hat, sein Vater hat bei ihm auch gemacht. Ach, dein Vater ist auch von seinem Vater, sprich von deinem Opa, ist das Gleiche passiert? Ja. Und hat dein Vater auch nicht gesprochen damals? Er hat auch nicht gesprochen. Er hat auch zum ersten Mal gesagt, Das heißt, 22 war. In dem Moment, wo du das ausgesprochen hast, das war für ihn dann auch das erste Mal, das zuzugeben? Richtig. Das ist ja Wahnsinn. Ja, und aber das war für ihn dann auch klar, dass er dir sofort geglaubt hat, weil er das gleiche mitgemacht hat. Mein Opa, mein Vater hat nachher erzählt, mein Opa ging auch dafür schon in den Knast, weil damals mein Vaters Kollege hat das bei ihm gemacht und die Eltern hatten ihn angezeigt. Dafür war er, glaube ich, 2 Jahre im Knast. Mhm. Ja. Und mein Vater hat zu mir gesagt, er hätte nie gedacht, er wird an einen Enkel. Aber dann wundere ich mich wirklich sehr, wenn dein Vater das mitgemacht hat, am eigenen Leib, wenn dein Vater mitbekommen hat, dass sein Vater, also dein Opa, im Knast deshalb war, weil er es mit anderen Jungs gemacht hat. Ja. Warum deine Eltern und dein Vater dich dann zu dem haben gehen lassen alleine? Ja, das war so. Mein Vater wusste ja auch nicht früher, wo früher er im Knast war. Ach so, der wusste das gar nicht. Nee. Ja gut, aber er hatte ja am eigenen Leib erfahren, was der Vater macht. Ja sicher. Und er hat schon zu mir gesagt, mein Vater macht sich auch deswegen heute ziemlich viele Vorwürfe. Mhm. Nur ich mache meinem Vater ehrlich keinen Vorwurf dafür. Vielleicht hat er das Thema auch so verdrängt, dass er das gar nicht in Zusammenhang gebracht hat. Dann totgeschwiegen. Ja, ja, ja, ja. Lebt die Oma noch? Nee, sind alle schon tot. Mhm. Ja, als du es dann ausgesprochen hast, was war eigentlich der Anlass, dass du im Alter von 22, was ja da ist ja doch nur sehr viel Zeit vergangen, dass du dann gesagt hast, ich muss sprechen? Was war der Auslöser? Ja, weil ich habe jetzt schon ziemlich oft deine Sendung gesehen und ich hatte heute sogar noch zu meiner Mutter gesagt, ich versuche das heute einfach mal, vielleicht komme ich durch zum allerersten Mal, hat weggeklappt. Ja, und der Anlass, ja, das war eigentlich mehr davor plappern, sag ich mal, und ich muss jetzt mal irgendwie mal was frei werden. Ja, das kann ich jetzt verstehen. Meine Frage war, warum du damals, als du 22 warst, gesprochen hast. Was war da die Ursache? Weil mich irgendwie alles angekotzt hat, weil ich gehört habe, da wird misshandelt und da wird misshandelt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das geht nicht mehr, irgendwann muss das mal raus. Hast du dann, nachdem du den ersten Schritt dann nach außen gemacht hast, bist du dann in eine Therapie gegangen? Nee, bin ich nicht, weil ich vielleicht mich auch zu sehr geschämt habe dafür. Bis heute nicht? Bis heute. Mhm. Hast du denn bezogen zum Beispiel auf deine Sexualität so wahrnehmbar einen großen Schaden davon getragen? Gott sei Dank nicht. Ich lebe auch in einer Beziehung. Mhm. Glücklich. Mhm. Und sie weiß es auch. Mhm. Also das hat wahrscheinlich dir damals dann auch sehr gut getan, das alles so rauszulassen, es allen Leuten zu erzählen. Ja. Das ist auch eine Form von Therapie. Ja. Zumindest der erste Schritt ist das. Ja, weil heute kann ich darüber reden. Mhm. Damals konnte ich es nicht. Mhm. Ja, aber das Gefühl für den Opa ist nach wie vor Hass. Hass. Mhm. Absoluter Hass. Mhm. Und ich habe mir auch geschworen, wenn ich mal den Löffel abhebe, ich finde den, wo er gerade ist. Wenn es ein Leben nach dem Tod geben sollte, ich hole ihn mir. Mhm. Ja. Redest du denn, oder habt ihr in der Familie dann auch viel drüber geredet, du und dein Vater, du und deine Mutter? Im Nachhinein ja. Mhm. Da haben uns, mein Vater, der kommt damit auch nicht klar. Mhm. Ist es bei ihm auch so lange gelaufen wie bei dir? Oder noch länger? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich schätze mal, es waren auch schon ein paar Jahre. Mhm. Bist du eigentlich das einzige Enkelkind gewesen? Ja, ich bin das einzige Enkelkind, genau, richtig. Mhm. Also eine Geschichte, die wirklich insofern tragisch verknüpft ist, dass jetzt zwei Generationen betroffen sind, ne? Nämlich du und dein Vater. Ja. Der Mann ist tot. Der Mann ist Gott sei Dank tot. Aber Gott sei Dank sagst du von dir oder über dich, dass du dein Leben jetzt im Griff hast, du hast eine gute Beziehung, du hast eine normale Sexualität. Ja, sicher. Und du hast einen wichtigen Schritt gemacht, nämlich du hast gesprochen. Und das ist, glaube ich, das sollte beispielhaft sein. Ja. Insofern ist es wichtig, dass du angerufen hast, weil ich glaube, dass so viele Menschen von dieser Thematik betroffen sind und immer noch schweigen. Ja. Aber sie sollten nicht schweigen, sondern sie sollten raus damit. Und es gibt auch gar keinen Grund, sich zu schämen oder die Schuld bei sich zu suchen. Schuld ist immer der Verbrecher auf der anderen Seite, der das gemacht hat. Ja, das ist es. So sieht das nämlich aus. Ja. Dann wünsche ich dir weiterhin alles Gute. Ich wünsche dir auch alles Gute und danke für deine Sendung. Dankeschön. Und grüß deine Frau, deine Beziehung von mir. Okay, mache ich. Tschüss. Alles Gute, tschüss. David, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, David. Dein Thema. Ich habe am Sonntag einen großen Fehler gemacht. Nämlich? Ja, ich habe meinen Freund bestohlen. Mhm. Ist es dein Freund oder ist es dein, also seid ihr in einer Beziehung, oder? Nein, das ist mein bester Freund. Dein bester Freund. Ja. Was hast du gestohlen? Ich habe ihm Geld gestohlen, 200 Euro. Warum? Ja, ich bin in der Ausbildung, blieb noch bei meinen Eltern. Mhm. Gibt nur 250 Euro im Monat und muss davon noch Miete und Strom bezahlen. Mhm. Und ich weiß nicht, mein Hobby ist Computer und ich habe auch nicht so viele Freunde. Ja. Und deswegen spiele ich immer im Internet und habe da so ein paar Freunde und da ist mir letzte Woche mein DVD-Laufwerk kaputt gegangen und ich kann jetzt keine Spiele und nichts mehr spielen, weil die CD muss immer am Laufwerk liegen, damit man spielen kann. Mhm. Hat wie gesagt nicht viel Geld und ich habe ein Gehalt, kriege ich jetzt auch erst wieder Ende des Monats, also ja. Kommt jetzt im Prinzip, aber... Und wie hast du das gemacht? Wie hast du es ihm entwendet? Ich war am Sonntag bei ihm und wir wollten eigentlich abends noch weg, weil er arbeitet auch in Diskotheken für das Geld. Mhm. Ich bin zu ihm gekommen und der war in der Küche und er hat im Flur, hat er so eine kleine Kommode. Mhm. Und da sind so zwei kleine Schübe und ein Schub, ich weiß nicht, da stand ein bisschen offen. Mhm. Und ich habe mir die Schuhe ausgezogen und habe so beiläufig eigentlich nur reingeguckt und habe das Geld gesehen. Mhm. Ich weiß auch nicht. Es hast du es rausgenommen? Ging ganz schnell. Ich weiß auch nicht. Ich habe es einfach genommen. Ja. Ist es dein wirklich bester Freund? Ja, ich meine, ich habe auch, wie gesagt, nicht viele Freunde. Und ich kenne ihn schon seit mit 13. Ich habe den auf der Realschule damals kennengelernt. Wie verlief denn der Abend dann weiter? Du hast das Geld rausgenommen? Ja, nee, ich bin nicht mehr mit ihm gegangen. Ich bin dann also, hab gesagt, ja, mir geht's nicht gut. Und bin dann wieder nach Hause gegangen, so nach 2 Stunden ungefähr. Hat er denn auch wenig Geld? Naja, er arbeitet, er macht auch Ausbildung und er arbeitet zusätzlich für sein Geld. Aber er schwimmt auch nicht im Geld und für ihn ist das auch hart verdiente Kohle, ne? Naja, er wohnt alleine, er hat auch nicht viel Geld. Ja, 12 Euro ist ja noch eine ganze Menge Geld. Ja, hab's auch leider schon ausgegeben und ich weiß nicht. Für Computersachen? Ja, ich habe mir ein neues Laufwerk gekauft, DVD-Laufwerk und Spiele. Aber sag mal, David, das war am Samstag, ne? Ja. Dann war der Sonntag ja noch dazwischen. Hattest du im Laufe des Sonntages nicht so ein irre schlechtes Gewissen, dass du darüber nachgedacht hast, ich gebe es ihm wieder zurück? Schon die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, aber ich... Aber dennoch bist du Montag dann ins Geschäft gegangen, also heute, und hast Sachen gekauft. Ja. Warum? Ich wollte mich ablenken. Das ist halt, Computerspielen, das ist halt für mich dann auch irgendwo eine Ablenkung. Mhm. So, hast du seit Samstag mit dem Freund nochmal telefoniert? Nein, gar nicht. Ich gehe auch nicht mehr ins Telefon. Hast du... Ich habe Angst, dass er schon mitbekommen hat, weil es halt auch, wie gesagt, mein bester Freund ist und wir eigentlich sehr ehrlich zueinander sind. Ja. Und ich weiß wirklich nicht, wie er reagiert. Ich meine, wir haben schon viel durchgestanden und... Ich würde mich auch bei ihm entschuldigen, aber ich habe jetzt einfach Angst davor, ihn anzurufen. Ja. Er hat schon bemerkt und dann... Kann es auch sein, dass er es noch gar nicht bemerkt hat? Ja. Ich denke schon. Könnte auch sein. Ich wundere mich, dass er da keine SMS schickt oder so. Nee, sie hat bis jetzt gar nichts. Wie ist denn das so? Wie oft habt ihr Kontakt miteinander? Eigentlich so jeden Tag oder auch schon mal ein paar Tage nicht? Ja, das ist halt unterschiedlich. Wir haben auch mal ein ganzes halbes Jahr keinen Kontakt, aber jetzt in letzter Zeit hatten wir wieder enger Kontakt. Wir haben mal Fußball zusammen geguckt, WM und schon öfter, also so alle, spätestens alle 2-3 Tage sehen wir uns eigentlich. Mhm. Ich denke auch, er hat doch schon ein paar Mal angerufen, aber wie gesagt, ich gehe halt nicht rein. Ich weiß nicht, ob er es gemerkt hat, das kann ich nicht sagen. Und ich habe auch Angst, dass er das jetzt meinen Eltern erzählt oder so. So, jetzt muss was geschehen, ne? Ist klar. Du hast jetzt richtig, richtig Bockmist gebaut. Ja. Zweimal, du hast es am Samstag rausgenommen, hattest sogar noch einen Tag Zeit zu bedenken, und hast den zweiten Bockmist gemacht, nämlich dann heute was gekauft dafür. Und das Geld ist futsch. Ich habe nur noch 25 Euro oder so. So. Was machen wir jetzt? Jetzt gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Nämlich die Flucht nach vorn. Du kannst dich ja jetzt nicht einigeln und dich verstecken vor dem Freund. Du musst jetzt die Initiative ergreifen. Und du musst jetzt wirklich, du hast es verbockt und du musst es auch ausbaden, David. Also musst du zu ihm gehen oder anrufen. Am besten gehst du zu ihm und schenkst ihm vollkommen rein Wein. Entschuldigst dich wirklich so sehr, wie man sich nur entschuldigen kann dafür. Und sagst ihm, dass du bereit bist, das Geld in Raten zurückzuzahlen, soweit du das kannst. Und dann musst du halt verzichten auf einige andere Sachen. Ja, das Problem ist, ich muss bis von meinem Gehalt, also von meinem Lehrlingsgehalt, muss ich halt Miete auch zu Hause bezahlen und Strom. Und die Telefonrechnung. Dann suchst du dir irgendeinen Job oder irgendwas, dass du dir nebenher mal noch schnell ein bisschen Kohle verdienen kannst. Irgendwas. Ja. Geht nicht, gibt's nicht. Ist schon klar. Irgendwas wird schon funktionieren. Mein Fehler, ist klar, ich denke... Ist dein Fehler. Und vielleicht hast du dadurch die Chance, auch die Freundschaft zu retten. Du sagst selbst, dass du nicht viele Freunde hast. Also ist so ein Freund schon sehr viel wert. Und ich glaube, eine gute Freundschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass man auch vergeben kann. Aber das geht nur, wenn du halt auch jetzt so schnell wie möglich da Flagge zeigst, ne, und sagst dir, bitte, bitte verzeih mir. Mit mir ist es durchgegangen und ich will alles wieder gut machen. Und ich verspreche dir, ich zahle es in dem und dem Zeitraum zurück. Ja, mein Problem ist, ich denke, es wird dir nicht ums Geld gehen. Ich denke, er wird einfach nur enttäuscht sein und ich weiß nicht, ob er mir dann vertraut. Weil klar. Wir haben eigentlich großes Vertrauen. Klar, David, das weiß ich auch nicht. Aber... auch die einzige Chance für dich, das Vertrauen zurückzugewinnen, ist, wenn du jetzt auf ihn zukommst, gehst, und so schnell wie möglich. Nicht, dass er dich irgendwann am Schlawittchen fasst und sagt, hier, pass mal auf, du hast mir doch Geld gestohlen. Nur indem du dich entschuldigst und dich bekennst zu dem, was du angerichtet hast, nur dann hast du eine Chance, vielleicht wieder altes Vertrauen herzustellen. Du musst den morgen anrufen, du musst da morgen hingehen. Kannst du heute Nacht noch anrufen oder pennt er jetzt? Ich will schon schlafen. Ja, dann musst du es morgen machen. Und wenn du am ganzen Leibe zitterst und schweißgebadet bist, das musst du machen. Da hilft gar nichts. Da gibt es keine andere Chance, keine andere Möglichkeit. Könnte ich mich vielleicht hier schon mal entschuldigen? Du meinst, er sieht, er hört diese Sendung? Könnte sein, dass er zuguckt, ja. Ja, dann fang mal an. Kann auch sein, dass er schläft. Ja, also Jan, am Sonnabend habe ich dir halt, wie gesagt, Geld gestohlen. Ich weiß nicht, ob du es jetzt hörst. Es tut mir auf jeden Fall irre leid und ich will dich auf gar keinen Fall auch als Freund jetzt verlieren. Das Geld kriegst du auf jeden Fall zurück, das weißt du. Ich habe da noch nie irgendwo Schulden gemacht. Ich hoffe halt, dass du mir wirklich verzeihen kannst. Ich rufe auf jeden Fall auch heute noch an, wenn du jetzt das nicht hörst. Gut, und ich hoffe, dass er es gehört hat. Und jetzt stehst du bei ihm im Wort, nämlich, dass du dich heute im Laufe des Tages bei ihm meldest. Ja, will ich machen, auf jeden Fall. Okay. Ja. Da bitte. Man kann ja mal einen Ausrutscher haben. Aber da muss man es auch wieder gut machen. Und vielleicht bist du jetzt auf dem besten Wege dazu, dass du es wieder einrenken kannst. Nee, klar. Okay, alles Gute. Okay, danke, Domian. Tschüss. Thomas, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo, Thomas. Guten Morgen. Guten Morgen. Und zwar, mein Problem ist, ich habe seit ungefähr 2 Monaten eine Beziehung oder eine Affäre mit der Ehefrau von einem guten Bekannten von mir. Mit der Ehefrau vom guten Bekannten? Ist ja. Nicht der beste Freund? Nein, von früher ein guter Bekannter. Ja. Ja, und die Frau ist 30 Jahre alt, ich bin 24 und das Problem ist, die Frau hat 4 Kinder mit ihm. Ja. Wie hat das angefangen? Also ich kenne ihn noch von früher, da war ich 13, 14. Mhm. Hab man sich kennengelernt, da kam auch die jetzige Frau von ihm, kam auch dann dazu, der Typ, der ist 34. Mhm. Wir sind früher auf das abgegangen mit anderen Leuten, auch ein paar Schlägereien gehabt und sowas, was man dann früher halt so manchmal gemacht hat. Mhm. Hat man sich aus den Augen verloren und jetzt vor kurzem habe ich die beiden wieder gesehen. Mhm. Ja, da war man ab und zu mal 2 Bier trinken. Ja. Und dann war ich einen Abend bei denen alleine. Ja. Der Mann war nicht da und da hat die Frau mich in der Küche geführt. Hat mir gesagt, dass die mit mir eine Beziehung führen will. Wie so schnell? Direkt zack, zack, beim ersten Mal hat die gesagt? Die hat mich schon früher süß gefunden, noch wo ich jünger war und wo sie älter war, also mit dem Typen zusammenkam. Ja, aber man sagt doch nicht gleich dann, ich will mit dir eine Beziehung führen. Dann geht das doch ein bisschen langsamer an am Anfang. Aber sie hat so gesagt. Auf jeden Fall. Sie hat so gesagt. Mhm. So, und dann fing diese Affäre an zwischen dir und der. Genau. Bist du verliebt in die Frau? Ja, ich weiß nicht so recht. Kann auch nicht sein, so ich würde gerne eine Freundin haben, aber keine Familie. Das Problem sind die 4 Kinder, das ist das. Und ich will die Familie nicht kaputt machen. Ach so, was sagt sie denn, was möchte sie gerne? Sie möchte mit mir eine Beziehung führen. Sie möchte, also in dem Sinn, dass sie dich auch wirklich liebt. Ja doch, auf jeden Fall. Das heißt, sie wäre bereit, willens, ihre Partnerschaft aufzukündigen und mit den 4 Kindern zu dir zu gehen. Wenn ich zu ihr sagen würde, so ich will dich, dann würde sie sofort. Sofort. Aber dein den Typen rausschmeißen oder so. Aber dein Ding ist, du möchtest halt so eine Frauenaffäre haben, ganz gerne, aber du möchtest nicht die 4 Kinder haben. Genau. Und ich möchte auch nicht, wenn dann so weiter läuft, die Ehe kaputt machen, weil es geht mir auch viel um die Kinder, weil ich kenne die Kinder und die sind wirklich süß und in Ordnung. Und, ja. Wie läuft denn die Ehe eigentlich zwischen den beiden? Wahrscheinlich auch nicht so dolle, wenn sie sich so. Langweilig. Ja, ich würde sagen, wenn die sich so schnell auf was anderes einschießt, jetzt auf dich, dann scheint das ja nicht die dollste Ehe zu sein. Langweilig. Mhm. Er ahnt überhaupt gar nichts von dem, was da abgeht. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Wäre wahrscheinlich die Hölle los, ne? Ich denke mal schon, ich denke mal auf jeden Fall. Wie trefft ihr euch denn? Das ist auch wahrscheinlich schwierig dann, das so hinzu, bei 4 Kindern, verheiratet. Der Mann von ihr, das ist so ein richtig Langweiler. Also die sagt, die geht abends raus, weil macht die auch öfters, die geht ab und zu mal auch alleine weg. Mhm. Und dann treffe ich mich mit der, so geht zu mir oder geht zum Kollegen oder war auch schon mal Hotel drin. Mhm. Weil so, die Frau ist der Knaller. Jetzt hat sich der Knaller im sexuellen Sinne. Auf jeden Fall. Auch vom Aussehen her und vom Charakter her auf jeden Fall. Die Traumfrau überhaupt. Ja. Aber dennoch sagst du, ich bin nicht richtig verliebt. Weil wenn die 4 Kinder nicht wären, dann wäre das alles kein Problem. Mhm. Aber ich will mich nicht weiter da drin, also. Aber das ist ein wichtiges Argument, finde ich, Thomas. Die 4 Kinder, ne? Die sind nun mal da und dafür hat sie auch Verantwortung zu tragen. Genau. Das ist das. Hast du ihr das so klar gesagt? Ich würde gerne mit dir, aber ich möchte nicht mit den Kindern. Ich hatte gesagt, ich brauche Bedenkzeit. Und die sagt zu mir so, ja, die kann auch 1 Jahr warten, das ist ihr egal. Hauptsache, der Sex läuft weiter mit mir zusammen. Mhm. Aber dadurch wirst du sie noch immer mehr an dich binden, wenn du länger wartest. Eigentlich müsstest du jetzt irgendwie eine Entscheidung treffen oder Weichen stellen, finde ich. Ja, denke ich mir auch immer, wenn ich dann alleine bei mir zu Hause bin. Ja. Aber wenn ich die Frau dann wiedersehe, dann ist das wieder ganz anders. Ich meine, du hast ja zwei ganz entscheidende Sachen gesagt. Du hast einmal gesagt, ich will die vier Kinder nicht haben und ich will eigentlich auch nicht die Familie kaputt machen, weil die Kinder so nett sind und denen da nicht reinfunken. Das beantwortet ja eigentlich schon alle Fragen, ne? Das sagt ja eigentlich, was du machen musst. Aber wenn ich dann mit der Frau unterwegs bin, dann ist das alles ganz vergessen. Dann denke ich da überhaupt nicht dran. Klar, aber dann darfst du es gar nicht mehr darauf ankommen lassen, dass du mit der Frau unterwegs bist. Weil die Kinder sind nun mal da, das ist nun mal ein Faktum. Aber die Frau ist der beste Sex meines Lebens bis jetzt. Und gut, aber die Frau hat vier Kinder. Ne? Muss ja immer so sein. Die Frau hat vier Kinder. Ja, und klar. Die Frau wird diese vier Kinder nie im Stich lassen für dich. Ja. Nein, natürlich nicht. Also, na klar, hat er gesagt. Ja. Also ist die Sachlage doch eigentlich völlig klar, Thomas. Dass du, auch wenn das noch so eine tolle Frau ist, dass du eigentlich auf Distanz gehen musst, weil du gar keine Chance hast, so ein Leben mit der zu führen, wie du das gerne möchtest. Und wenn du es einfach so weiterlaufen lässt, wird die Frau sich immer mehr in dich hinein verbeißen, sich verlieben und das wird immer komplizierter und irgendwann sickert sowieso durch und dann hast du aber wirklich den Stress am Hals. Die Frau hat sowieso schon zu mir gesagt, so, die liebt keinen Mann so wie mich, das ist ja eben immer ein Problem. Mhm. So, wenn ich die höre und wenn ich mit ihr unterwegs bin, so die holt sich bei mir aus wegen ihrem Mann und so. Aber du willst sie nicht so, wie sie ist und zu ihr gehören die Kinder nun mal. Ich wiederhole das jetzt nochmal, ne? Weil das ist ja nur das schlagende Argument. Ja, die schönen Kinder, ja. Ja. Also, ich kann dir dazu nur sagen, wenn es auch noch so schwer fällt, weil du die so toll findest, geh auf Distanz zu der Frau. Es gibt keine Lösung in deinem Sinne, gibt es nicht. Okay? Mehr kann ich dir nicht sagen, Thomas. Ja, muss ich wohl irgendwie mit klarkommen. Alles Gute. Ja. Tschüss. Alles klar, ciao Mafia. Tschüss. Was hat er gesagt? Ciao Mafia. Dann habe ich noch den Sascha hier. Sascha ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Sascha. Erstmal viel Erfolg, also weiterhin für deine Sendung. Dankeschön. Bitteschön. Entschuldigung, es geht darum, ich habe ein Problem mit meiner zukünftigen Frau. Mhm. Ich bin seit 6 Jahren mit ihr zusammen. Wir haben 2 Kinder zusammen, die größte ist jetzt 4, die kleine wird jetzt 2. Mhm. Und mein Problem besteht halt darin, dass wenn ich von der Arbeit komme, geht sie aus, sagt, sie geht mit Freunden weg und lässt ihr Telefon zu Hause. Dann sage ich, macht das Telefon aus und ich komme an das Telefon, ich kann an ihr Handy, weil ich den PIN nicht habe und versuche halt über ihre Freunde anzurufen, ob alles in Ordnung ist. Mhm. Und von diesen Freunden geht dann halt keiner ans Telefon. Und wenn ich dann, sagen wir mal, wenn ich jetzt in der Küche bin und das Telefon klingelt von ihr und ich dann aus der Küche dann ins Wohnzimmer reinkomme, legt sie dann ganz schnell auf und reagiert halt einfach ganz komisch. Ich habe sie auch schon darauf angesprochen, ob sie, jemanden anderes kennengelernt hat. Mhm. Und da sagte sie, fängt dann halt immer an, auf ein anderes Thema aufzuspringen. Und mein Problem ist halt, wir wollen nächsten Monat heiraten. Ich trage diese Frau wirklich auf Händen. Ich komme von der Arbeit. Ich lasse ihr selbst morgens das Auto da. Ich muss normalerweise mit einem Auto 20 Minuten fahren. Mhm. Fahre sogar extra mit der Bahn eine Stunde, dass ich zur Arbeit komme morgens. Mhm. Ich habe vorher einen 7er BMW gefahren. Sie wollte unbedingt einen Golf-Variant haben. Da habe ich mein BMW verkloppt und habe ihr einen Golf-Variant gekauft. Mhm. Und ich mache ihr Geschenke, ich mache den Kindern Geschenken, ich helfe im Haushalt, wie sich das gehört. Ganz konkret, sag mir in einem Satz, wo das Problem liegt. Ich habe den Verdacht, dass sie mich betrügt. Mhm. Und wenn das ist natürlich ein sehr schwerwiegender Verdacht, wenn ihr kurz vor der Heirat seid. Ne? Ja, weiß ich selber. Und ich habe sie ja schon versucht, darauf anzusprechen. Wie gesagt, sie blockt halt nur ab und ich weiß wirklich nicht mehr, was ich machen soll. Jetzt sind wir in einer großen Bredouille. Die Sendung ist gleich zu Ende. Ich habe hier gerade eine Meldung reinbekommen, die ich euch gerne noch verlesen möchte. Wir machen Folgendes, Sascha. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Okay? Alles so machen wir es. Tschüss. Danke. Also, ich habe eine Meldung bekommen. In Baden-Württemberg ist es heute Nacht zu einem schweren Flugzeugunglück gekommen. Über der Ortschaft Überlingen am Bodensee sind eine Frachtmaschine und ein Verkehrsflugzeug zusammengestoßen. Herabfallende Wrackteile haben mehrere Gebäude in Brand gesetzt. Offenbar hat es zahlreiche Tote gegeben. Mehr erfahrt ihr dann in den Nachrichten des WDR oder der ARD. Das war's für heute Nacht. In der Technik war Leo Scholten. Morgen haben wir eine Themensendung. Morgen heißt das Thema Selbsttötung. Darüber möchte ich gerne mit euch reden. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen hier geschaltet und um 1 beginnt die Sendung im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.